deutsches Märchen. Die Prinzessin der Quellen. Es war einmal, als der Mondriese, der Monaro genannt wurde, durch die kargen Länder des Mondes schlenderte, als er plötzlich die wunderschöne Erdriesin erblickte, die Blula hieß. Monaro verliebte sich sofort in sie und beschloss, um ihre Hand anzuhalten. Er sprang vom Mond und landete auf der Erde. Er kniete vor ihr nieder, hielt einen Baum wie eine Blume und verkündet ihr seine Liebe. Blula war sehr beeindruckt von ihm. Sie lächelte. Monaro hatte sie für sich gewonnen. Monaro baute ihr einen wunderschönen Palast am großen Fluss. Es war der schönste Palast der Welt. Blula war sehr glücklich. Bald wurde das Baby von Blula und Monaro geboren. Der riesige Einsiedler, der gekommen war, um sie zu segnen, verkündete: Sie wird die Prinzessin der Quellen sein und über alle Flüsse und Seen herrschen. Ich nenne sie Prinzessin Spring. Blula und Monaro waren sehr glücklich. Als die schöne Prinzessin Spring älter wurde, kamen viele Verehrer, ihr die Liebe unter dem Palastfenster zu gestehen, aber sie erwählte keinen von ihnen. Sie war so glücklich, in ihrem eigenen schönen Palast mit ihrer geliebten Mutter zu leben, dass sie sich gar nicht um die Verehrerte kümmerte. Keine andere Tochter liebte je ihre Mutter, wie Prinzessin Spring ihre Mutter Blula liebte. Eines Tages kam Solaris, der Sonnenriese, um sie zu umwerben. Als Prinzessin Spring ihn sah, war sie erstaunt, da Solaris der schönste Mann war, den sie je gesehen hatte. Wow, er sieht so gut aus. Hallo, du schöne Prinzessin Spring. Mein Name ist Solaris und ich komme, um deine Hand anzuhalten und dich zu heiraten. Denn ich liebe dich. Prinzessin Spring wurde sofort traurig. Oh, mächtiger Solaris, du bist so schön und großartig. Ich bin auch in dich verliebt, aber ich kann meine Mutter nicht verlassen, weil ich sie mehr liebe als alles andere. Es tut mir leid. Solaris ging traurig davon. Am nächsten Tag, als die Sonne aufging, kam Solaris wieder in den Palast und rief nach Prinzessin Spring. Oh, schöne Prinzessin Spring, bitte komm und sprich mit mir. Als Prinzessin Spring seinen Namen hörte, kam sie sofort heraus. Oh, Solaris, ich bin so froh, dich zu sehen. Und ich freue mich auch, dich zu sehen, Prinzessin. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass es mir unmöglich ist, dich zu vergessen. Ich kann mich einfach nicht von dir fernhalten. Aber ich verstehe auch deine Liebe zu deiner Mutter. Und daher bin ich mit einem neuen Vorschlag gekommen. Und wie sieht er aus? Heirate mich. Komm mit in mein Königreich. Bleib jedes Jahr 9 Monate bei mir und die restlichen 3 Monate kannst du zu deiner Mutter gehen, um bei ihr zu bleiben. Prinzessin Spring lächelte, weil sie den Vorschlag von Solaris sehr mochte. Sie stimmte zu und die Hochzeit wurde sofort gefeiert. Nach der Hochzeit verabschiedete sie sich von ihren Eltern und ging mit Solaris. Einige Tage nach der Hochzeit sprach Monaro zu Blula. Mein Liebling, es ist Zeit für mich, in mein Königreich zurückzukehren, um mein Volk zu regieren. Aber was wird aus mir? Soll ich alleine hier bleiben? Liebling, ich habe dich so oft gefragt, ob du mit mir kommst, aber das tust du nie. Du willst deinen Palast nicht verlassen. Das ist der Grund, warum ich ihn überhaupt gebaut habe. Erinnerst du dich? Ja, ich möchte die Erde nicht verlassen. Da geh jetzt. Ich werde hier wie jedes Jahr auf dich warten. Sie umarmten sich und dann ging Monaro. Danach wurde Blula einsam. Monate vergingen und eines Tages beschloss Blula aus Langeweile, einen Spaziergang in den tiefen Wäldern hinter dem großen Fluss zu machen, ohne zu wissen, dass Crystal die Eisriesin sie erwartete. Als sie den tiefen Wald erreichte, erschien Crystal vor ihr. Willkommen, Blula. Du hast eine Weile gebraucht, um dein Territorium zu verlassen. Wer bist du? Ich bin Crystal, die Eisriesin. Und ich bin hier, um dich zu besiegen. Friere! Und bald war die Erde mit Eis bedeckt. Die Erde gehört jetzt mir. Und bald war die Erde mit Eis bedeckt. Die Flüsse überfroren, die Blumen verschwanden und die Tiere zitterten. Monaro wurde darüber von seinem weisen Minister informiert. Sofort bat er seinen weisen Minister, ein Treffen mit Solaris zu vereinbaren. Herr, Sie sollten sich heimlich mit Solaris treffen, damit Crystal nichts von Ihrem Treffen merkt. Wenn sie es herausfindet, wird sie vorbeugende Maßnahmen gegen sie ergreifen. Du hast recht. Was schlägst du dann vor? Der weise Minister schlug eine Idee vor, die Monaro beeindruckte. Genial! So werden wir es tun! Noch an diesem Tag verschob Monaro den Mond und platzierte ihn genau zwischen der Sonne und der Erde. Dies verursachte eine Sonnenfinsternis und die Erde wurde vollständig dunkel. Monaro traf Solaris und Prinzessin Spring auf halbem Weg und erklärte ihnen alles. Prinzessin Spring hatte Angst. Mutter, nein! Als Solaris seine Frau ängstlich sah, wurde er wütend. Ich werde Crystal durch meine Wut zum Schmelzen bringen. Monaro, geh aus dem Weg. Monaro nickte und trat aus dem Weg. Solaris konzentrierte seine Wut auf Crystal und bald begann alles Eis zu schmelzen. Was geht vor? Warum schmilzt all das Eis? Die Sonnenstrahlen waren zu stark für sie. Sie wusste sofort, dass das Solaris war. In Ordnung, in Ordnung. Halt! Ich werde nicht aufhören, bis du Blula freigibst. Ich werde sie befreien, aber ich habe eine Bedingung. Ich glaube, du verstehst nicht. Entweder du lässt sie frei oder ich schmelze dich ganz und gar. Es gibt keine Bedingung. Gut, mach weiter. Schmilz mich. Aber bedenke, dass mich zu schmelzen große Fluten auf die Erde verursachen wird und dass du ewig brauchen wirst, das zu reparieren. Solaris war sprachlos. Sie hat recht. Wir können sie nicht schmelzen. Frage sie nach der Bedingung. Solaris war wütend. Ah, gut. Was ist die Bedingung? Ich werde jetzt gehen. Aber jedes Jahr, wenn Prinzessin Spring zu dir zurückkehrt, möchte ich die Herrschaft auf Erden. Für die ganzen 9 Monate. Das ist absurd. 9 Monate voll Kälte und Frostschaden der Erde. Was soll da noch übrig sein, wenn ich wieder zurückkehre? Crystal dachte eine Weile nach und sagte dann, okay, gut. Dann 7 Monate. Wo wird Monsoon, unser neugeborener Sohn, wohl seine Abenteuer erleben? Wir haben beschlossen, ihn jedes Jahr für 3 Monate in den Palast seiner Großmutter zu schicken, damit er alles über die Erde erfahren kann und seinen Regen über die Welt schickt. Oh, komm schon. Ein Baby? Er ist kein gewöhnliches Baby. Er ist der Sohn von Solaris und Prinzessin Spring. Bla, bla, bla. Okay, gut. 4 Monate. Und das war's. 2. 4. 2. 4. Hört auf jetzt, alle beide. Aber Liebling, ich versuche hier doch nur... Ja, ich weiß. Aber meine Mutter ist weiterhin ein Eisblock da unten. 3 Monate. Du bekommst 3 Monate pro Jahr. Nimm es oder lass es. Okay, gut. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Als sie das sagte, verschwand sie in einem kalten Luftzug und war weg. Prinzessin Spring erreichte sofort die Erde und sobald sie auf das Gras trat, verschwand das Eis. Die Flüsse begannen wieder zu fließen, die Bäume hatten Früchte und die Tiere freuten sich. Die Erde sah wunderschön aus, das dicke Eis um Blula verschwand und sie war wieder frei. Mutter! Spring, Tochter, du hast mich gerettet! Die beiden umarmten sich und Prinzessin Spring erklärte ihrer Mutter alles, was passiert war. Meine Tochter, mein Mann, mein Schwiegersohn haben alles richtig gemacht, als ich gefangen war. Ich bin so glücklich und mach dir keine Sorgen. Was Crystal betrifft, so werde ich die 3 Monate mit dir auskommen. Aber sag mir, was für gute Nachrichten hast du? Mutter, ich habe einen Sohn geboren. Er wird der Riese des Regens sein. Wir haben ihn Monsoon genannt und er wird dich jedes Jahr 3 Monate lang besuchen. Oh, wie wunderbar. Ich bin so glücklich, mein Kind. Und so kam es auch. Jedes Jahr kam Prinzessin Spring für 3 Monate, um Blula zu besuchen und die Erde blühte. Dann holte Solaris sie in sein Königreich zurück und brachte dabei den Sommer mit auf die Erde. Dann kam Monsun, seine Großmutter besuchen, um 3 Monate bei ihr zu bleiben. In dieser Zeit regnete es überall auf der ganzen Welt. Und wenn er ging, kam Crystal und brachte für die letzten 3 Monate des Jahres den Winter mit. Und was Blue La angeht, so liebte sie eine Jahreszeit wie die andere und unter ihr gedieh die Erde.